Sag mal, Digga, wie lange fahren wir eigentlich noch nach Langenhagen? Wieso Langenhagen? Ich bin noch in Hamburg Süd. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiß. Na toll, das hättet ihr auch mal früher sagen können. Wo müssen wir jetzt längs? Keine Ahnung, fahr mal rechts ran. Langer! Fahr mal den Typen nach dem Weg da mal. Wo geht's nach Hamburg Süd? Hamburg Süd, wieso Hamburg Süd? Wir müssen da auflegen. Ja, Mann, Hamburg Süd ist meine Gegend. Erstmal Grüße an alle meine Kollegen, an alle meine Leute aus Hamburg Süd, weißt du. Hast du lieb, ne? Vom Herzen, Mann. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Hamburg Süd. Hamburg Süd. Hamburg City. Stuttgart. Stuttgart. West-Berlin. West-Berlin. Hamburg Süd. Von Neugraben. Bis Wilhelmsburg. Das sind alle meine Leute. Hamburg Süd. Gegenden so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so ganz genau so mäßig so.